Zum Europäischen Tag gab der deutsche Botschafter Thomas Schäfer und der polnische Botschafter Kuzystop Zeben in der DVRK am 9. Mai gemeinsam ein Buffet. Die Mitarbeiter des Außenministeriums der DVRK, darunter der Leiter der zweiten Abteilung für Europa, Kim Son-jung, die Diplomaten verschiedener Länder und die Vertreter der internationalen Organisationen in der DVRK wurden dazu eingeladen. Die ausländischen Diplomaten äußerten ihre Hoffnung, dass sich die Lage auf der koreanischen Halbinsel entspannt und friedliche Lösungen durch Dialog und Verhandlungen gefunden wird.